wenn ich nicht, so wie ich das Wort ausspreche, aufgelöst in eine Winde verfliege und eingesogen werde von all die durstigen Lippen der Schöpfung, so will ich mich schämen und mir eingestehen, dass ich kurz in das Höhen gemacht habe. Durch den Blut.